Die prominenten Allokreise in verschiedenen Ländern besuchten am 8. Juli zum 22. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung die Vertretung der TVRK in ihren Ländern. Der Sekretär des Regierungskomitees Khabarovsk der KP der Russischen Föderation, der Vorsitzende der Russischen Sozialideologie Studiengesellschaft, der Direktor des Asiatisch-Pazifischen Forschungszentrums für internationale Beziehungen in Khabarovsk, Russland, der Vorsitzende und die Mitglieder der Studiengesellschaft für Sozialideologie und Erfahrungen aus dem Aufbau des Sozialismus in der TVRK in der Region Khabarovsk. Der Generaldirektor der Nebo-Generalfirma für Entwicklung in Russland und sein Stellvertreter, der Generaldirektor der russischen Firma Samsung, der stellvertretende Vorsitzende und der Abteilungsleiter für Asien der kubanischen Gesellschaft für Freundschaft mit allen Völkern, der erste stellvertretende Vorsitzende des kubanischen Komitees zur Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas, der Vorsitzende des Obersten Rates der neuen Sozialistischen Partei Rumäniens, der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Rumäniens, und der Chefsekretär der rumänisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft legten an dem Kunstwerk, in dem Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, Blumenkörbe und Sträuße nieder und verbeugten sich davor.